Vi begynder dog med de fortsatte spekulationer om fremtiden for statsminister Anders Fogh Rasmussen. Så er det ikke mindst, fordi den anerkendte tyske avis, den der hedder Süddeutsche Zeitung. En artikel i den tyske avis Süddeutsche Zeitung. Artiklen i Süddeutsche Zeitung. De skriver den ansete tyske avis Süddeutsche Zeitung. Die Meldung aus München verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Und selbst der Verfasser Stefan Cornelius brachte es bis in die dänischen Hauptnachrichten. Meine Quellen bestätigen mir, die drei wichtigsten europäischen Staaten, Frankreich, Großbritannien und Deutschland, haben sich auf Ebene der Regierungschefs auf Anders Fogh Rasmussen als neuen NATO-Generalsekretär verständigt. Das Einverständnis der Amerikaner steht noch aus, aber das scheint reine Formsache. Die dänischen Medien betonten im Laufe des Wochenendes immer wieder Seriosität, Glaubwürdigkeit sowie die gute Vernetzung der Süddeutschen Zeitung. Mette Fuhl, langjährige Brüssel-Korrespondentin des dänischen Rundfunks. Der Artikel ist geschrieben vom Leiter der Außenpolitik, zudem ein ehemaliger Korrespondent in Washington. Er hat einen sehr guten Draht zur Kanzlerin. Er ist kein Journalist, der haltlose Spekulationen in die Welt setzen würde. Die vermeintliche Einigung zwischen Paris, London und Berlin erhöht den Druck auf Anders Fogh Rasmussen, sich eindeutig zu erklären. Dieser hatte bislang stets betont, er sei kein Kandidat für den Posten, wolle in Dänemark bleiben, solange die Wähler es wünschten. Gleichzeitig aber flog er zu Kurzbesuchen zu Gordon Brown und Angela Merkel, auf denen auch über den NATO-Posten gesprochen wurde. Rasmussens ehemaliger Spin-Doktor Henrik Quortrup. Der Ministerpräsident kann diesen Artikel nicht als reine Spekulation abtun. Tatsache ist doch, dass jeder im Lande vermutet, Rasmussen ist auf dem Weg nach Brüssel. Natürlich kann er auch weiterhin betonen, er sei kein Kandidat, doch das eben glaubt ihm niemand. Bei allem Respekt, langsam gleicht er diesem Mann in Bagdad, der Chemie Ali bekannt wurde. Doch nicht überall gilt Rasmussen als Wunschkandidat für den NATO-Chefposten. Vor allem in der Türkei ist er wegen des Karikaturenstreites sowie seiner Vorbehalte gegen eine EU-Mitgliedschaft des Landes umstritten. So Semi Ilic von der Tageszeitung Milliyet. Dänemark hat in der islamischen Welt keinen guten Ruf. Die türkische Regierung hat sich noch nicht endgültig entschieden, aber mit Rasmussen an der Spitze der NATO würde sie sich schwer tun. Noch immer überzeugt, Rasmussen bleibe im Lande und stehe für das NATO-Amt nicht zur Verfügung, ist Thomas Larsen, politischer Kommentator der konservativen Tageszeitung Berlingske Tidende. Larsen kennt Rasmussen seit langem persönlich. Vor vielen Jahren verfasste er ein Buch über den dänischen Regierungschef. Noch vor einem Jahr hätte Rasmussen ein Land mit einer boomenden Wirtschaft und wohlgeordneten Verhältnissen hinterlassen können. Inzwischen stehen wir inmitten einer ernsthaften Krise. Viele Wähler fänden es unpassend, würde der Kapitän das sinkende Schiff jetzt verlassen. Und Rasmussen hat ein weiteres Problem. Sein designierter Nachfolger, Finanzminister Lars Løkke Rasmussen, gilt als angeschlagen. Nach Vorwürfen, er habe öffentliche Gelder veruntreut, sanken dessen Popularitätswerte in den Keller. Wenn Rasmussen jetzt geht, dann riskiert seine Partei den Absturz und den Verlust der Macht bei den nächsten Wahlen. Tatsächlich würde mit Rasmussen eine der zentralen Persönlichkeiten der letzten Jahrzehnte die politische Bühne Dänemarks verlassen. Die politischen Karten im Lande selbst würden neu gemischt. Vor allem die Opposition, die drei Wahlen hintereinander gegen Rasmussen verlor, wittert Morgenluft und dringt auf eine Klärung der Personalfrage. Doch Geduld, mahnt der verteidigungspolitische Sprecher der Konservativen, Heliada Müller. Spätestens am 3. April wissen wir mehr, wenn alle Staats- und Regierungschefs auf dem Jubiläumsgipfel der NATO versammelt sind. In 4 Wochen sehen wir weiter.